Lektion 5. Sport und Fitness. Folge 5. Gymnastik. A plus B im Quadrat. Ach. A plus B im Quadrat, das ist A Quadrat plus A Quadrat plus... Mann, wie soll man sich denn bei dem Lärm konzentrieren? Du, sag mal, Maria. Ja? Was ist denn, Larissa? Ja, du machst Gymnastik zu klassischer Musik? Ach, weißt du, Mozart ist immer gut. Auch bei Gymnastik. Hier, guck mal. Hey, du kannst es aber ziemlich gut. Ach, das ist nicht so schwer. Komm, mach mit. Ich zeig dir, wie es geht. Eigentlich muss ich noch Mathe-Hausaufgaben machen. Mathe kannst du auch nachher machen. Stimmt. Warte, ich zieh mich nur schnell um. Was machen die denn? Oh. Was ist denn hier los? Siehst du doch, wir machen Gymnastik. Aber Kinder, sagt mal, müsst ihr denn dazu die Musik so laut machen? Hör auf zu meckern, Mama. Mach lieber mit. Nee, das ist keine gute Idee. Ich möchte mich lieber in die Badewanne legen. Aber leider muss ich bügeln. Ach was, bügeln kannst du später, Mama. Komm, Gymnastik macht Spaß. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Und eins, und zwei, und drei, und vier. So, und jetzt Radfahren. Radfahren. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Und eins, und zwei. Hey, was ist denn hier los? Warum macht ihr denn solchen Lärm? Ist das eine Party oder was? Was soll denn das blöde Gekicher? Nichts. Ich meine, was macht ihr denn da eigentlich? Gymnastik, das siehst du doch. Aber du bist schwanger. Denk an das Baby. Denk an deinen Bauch. Was? Denk du lieber an deinen Bauch. Wieso? Was meinst du denn damit? Du isst zu viel und bewegst dich zu wenig. Guck doch mal in den Spiegel. Das ist ja... Du solltest ruhig auch mal Gymnastik machen. Das ist einfach lächerlich! Wirklich lächerlich! Mein Bauch ist völlig in Ordnung. Oder was meinst du? Naja, eigentlich schon. Eigentlich? Was heißt eigentlich? In der letzten Zeit bist du eben ein bisschen dick geworden. Was? Gymnastik. Darauf habe ich keine Lust. Wir Männer interessieren uns nicht für Gymnastik. Wir Männer haben... Hey! Hey, Simon! Warte doch! Nicht so schnell! Hey! Simon!